Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Samstag, 16. Juli 1998. Gegen 15 Uhr kommt die fünfköpfige Familie J. vom wöchentlichen Großeinkauf in ihr Reihenhaus zurück. Die 38-jährige Hausfrau geht in die Küche, stellt die Kaffeemaschine an und räumt die Lebensmittel ein. Sie ist froh, dass sie heute nicht mehr kochen muss, denn abends ist die ganze Familie bei den Nachbarn zum Grillen eingeladen. Ihr Ehemann Klaus, ein 43-jähriger Sparkassenfilialleiter, sitzt währenddessen auf der Terrasse und raucht eine Zigarette. Die drei Kinder schauen im Wohnzimmer ein Zeichentrickvideo an. Als Frau J. fertig ist, bringt sie den Kaffee und ihre neue Modezeitschrift nach draußen. Sie setzt sich erleichtert aufseufzend zu ihrem Mann und sagt: Was für ein Traumwetter, aber viel zu schwül. Hoffentlich hält es bis heute Abend. Er meint, die angesagten Gewitter und Regenfälle kämen erst morgen. Und darum wolle er lieber heute noch Tennis spielen. Sie sagt: Muss das sein? Jetzt schau doch nicht gleich wieder so. Bitte sei aber rechtzeitig wieder da. Das Grillfest beginnt um 6 und du weißt, was für Pünktlichkeitsfanatiker die Bergers sind. Er nickt und geht ins Haus, um seine Sporttasche zu packen. Sie greift nach ihrer Zeitschrift. Doch dann ertönt von drinnen wütendes Geschrei und sie eilt ins Wohnzimmer, um einen Streit der Kinder zu schlichten. Deshalb bekommt sie nicht mit, wann genau ihr Mann das Haus verlässt. Sie sieht ihn nur flüchtig von hinten und wundert sich, dass er trotz der Hitze seine alte Lederjacke anhat. Es ist das letzte Mal, dass sie ihn sieht. Die polizeilichen Untersuchungen zogen sich über viele Monate hin und brachten keine Ergebnisse, außer der an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, dass Herr J. weder einem Unfall noch einem Mord oder einer Entführung zum Opfer gefallen war. Auch für Selbstmord gab es kein Motiv. Er hatte keine beruflichen Probleme, keine Schulden, keine Geliebte, keine Feinde und keine Suchtprobleme. Er war kerngesund und seine Ehe stabil. Das Haus war so gut wie abbezahlt und auch alle anderen finanziellen Angelegenheiten befanden sich in bester Ordnung. Herr J. verschwand mit seinem Pass und 6.000 D-Mark, die er noch am Samstag an verschiedenen Bankautomaten abgehoben hatte. Er scheint seine Flucht lange und gründlich vorbereitet, den Zeitpunkt jedoch spontan gewählt zu haben. Als Frau J. gefragt wurde, ob sie an ihrem Mann, den sie als zuverlässig, zurückhaltend und etwas konfliktscheu schilderte, irgendwelche Veränderungen bemerkt hätte, sagte sie ratlos: Er hat in der letzten Zeit öfters Country-Musik gehört, obwohl er eigentlich Rock'n'Roll-Fan ist. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. You're gonna wanna hold me just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Die Geschichte von Klaus J. ist ein Musterfall. Auf diese oder ähnliche Weise verschwinden in Deutschland jährlich ca. 2000 erwachsene Menschen und bleiben unauffindbar. Jahr für Jahr geben also erstaunlich viele Leute ohne Vorwarnung und ohne Rücksicht auf ihre Angehörigen alles auf, um ins Unbekannte aufzubrechen. Was treibt einen Menschen dazu, heimlich fortzugehen und alle Spuren sorgfältig zu verwischen? Hat er plötzlich den Verstand verloren oder handelt es sich um einen reiflich überlegten Entschluss? Ist sein Verschwinden vielleicht die Folge der schockartigen Erkenntnis, in meinem Leben ist alles falsch, ich muss da raus, jetzt oder nie, koste es, was es wolle? Und wie soll man ein solches Verhalten einschätzen? Als Akt der Feigheit und Verantwortungslosigkeit oder als Akt der Rebellion und Befreiung? Mit Sicherheit gibt es keine psychologisch eindeutigen Antworten. Jeder Fall ist einzigartig und kann nur aus der jeweiligen Lebensgeschichte erklärt werden. Und wer untertaucht, ist in der Regel nicht imstande, über seine Probleme zu sprechen. Vielleicht liegt der wahre Grund, warum er fortläuft, sogar für ihn selbst im Dunkeln. Was aber wird aus einem Langzeitausreißer? Und wie sieht sein neues Leben aus? Dieses Thema beschäftigt seit jeher die Dichter und Schriftsteller. Zum Beispiel den amerikanischen Autor Nathaniel Hawthorne, den ein knapper Zeitungsbericht über den seltsamen Fall eines Londoner Bürgers zu seiner 1835 erschienenen Erzählung Wakefield anregte. Der Mann, der vorgeblich eine Reise angetreten hatte, bezog eine Wohnung in der seinem Hause benachbarten Straße und lebte dort, ohne dass seine Frau oder Freunde es merkten und auch ohne nur den Schatten eines Grundes für eine solche Selbstverbannung zu haben, mehr als 20 Jahre lang. Während dieser Zeit beobachtete er jeden Tag sein Haus, häufig auch die verlassene Mrs. Wakefield. Und als sein Tod schon mit Gewissheit angenommen, sein Vermögen geordnet war und seine Frau sich schon lange mit ihrem herbstlichen Witwenstand abgefunden hatte, trat er eines Abends ruhig wie nach eintägiger Abwesenheit durch die Haustür und blieb ein liebender Ehemann bis hin zum Tod. Was für ein Mensch war Wakefield? Hawthorne stellt sich Wakefield als gut situierten Kaufmann mittleren Alters vor, der seit 10 Jahren eine zwar nicht lieblose, aber von Nüchternheit und Gewohnheit bestimmte Ehe führte. Aufgrund seiner angeborenen Trägheit war er treu und in jeder Hinsicht konventionell, und er besaß, trotz einer Neigung zum Grübeln, keinerlei Fantasie. Hätte man seine Bekannten gefragt, wer der am wenigsten exzentrische Mann von ganz London sei, dann hätten sie Wakefield genannt. Nur seine Frau hätte vielleicht gezögert. Obwohl sie seinen Charakter nicht analysierte, hatte sie doch etwas von der stillen Selbstsucht bemerkt, die sich in seinem trägen Geist festgesetzt hatte. Eine besondere Art der Eitelkeit, die sein bedenklichster Charakterzug war, und einen Hang zur List ohne weitere konkrete Folgen, als dass er kleine Geheimnisse hatte, die kaum der Enthüllung wert waren. Wakefields Verschwinden war anfangs nur ein Versuch, das Gleichmaß seines Lebens zu durchbrechen. Doch allmählich richtete er sich in seiner neuen Existenz ein und befriedigte seine Neugier und seine Eitelkeit dadurch, dass er die Folgen seines Handelns heimlich beobachtete. Die wachsende Unruhe seiner Frau, ihren Kummer, ihre Trauer und ihr Altern. Er verbarg seine Identität hinter immer neuen Verkleidungen und schob seine Heimkehr immer wieder auf. Und nur selten fragte er sich, ob er vielleicht wahnsinnig sei. So vergingen für Wakefield 20 Jahre wie im Traum. An einem nasskalten, stürmischen Herbstabend erkannte er plötzlich, was für ein Narr er war und welch gnadenloser Prüfung er seine Frau unterworfen hatte, und kehrte nach Hause zurück. Obwohl in der Erzählung nie von Schuld die Rede ist und Wakefields Heimkehr nicht als Läuterung erscheint, lässt der Autor sie mit einer unverkennbaren Moral enden. Mitten in der scheinbaren Verwirrung unserer geheimnisvollen Welt sind die Einzelnen so präzis in ein System gesetzt, sind die Systeme so genau aufeinander und auf ein Ganzes bezogen, dass sich der Mensch durch nur einen winzigen Schritt zur Seite der furchtbaren Gefahr aussetzt, seinen Platz für alle Zeiten zu verlieren. Er könnte wie Wakefield so etwas werden wie ein Ausgestoßener des Universums. Auch die Geschichte, die der amerikanische Autor Dashiell Hammett in seinem berühmten 1930 erschienenen Kriminalroman »Der Malteser Falke« eingefügt hat, basiert auf einem wahren Fall. Hammett, der lange als Detektiv für die Pinkerton-Agentur tätig war, hat ihn selbst erlebt. Es geht um einen in Tacoma, Washington ansässigen Grundstücksmakler namens Charles Flitcroft, der 1922 sein Büro verließ, um zum Lunch zu gehen, und der nie mehr zurückkam. Flitcroft war ein angesehener Bürger, erfolgreich und vermögend, glücklich verheiratet und Vater von 2 kleinen Söhnen. Seine Angelegenheiten waren geordnet, wenn auch nicht so, als ob er sie extra für sein Verschwinden geordnet hätte. Ein Geschäft, das ihm einen großen Gewinn gebracht hätte, stand zum Beispiel gerade einen Tag vor dem Abschluss, als er verschwand. Nichts ließ darauf schließen, dass er mehr als 50 oder 60 Dollar in der Tasche gehabt hätte. Sein Verhalten ließ sich nur zu gut über Monate zurückverfolgen, um jeden Verdacht auf ein geheimes Laster oder etwa eine andere Frau in seinem Leben zu zerstreuen. Er verschwand einfach wie eine Faust, wenn man die Hand aufmacht. 5 Jahre danach, 1927, bekam die Pinkerton-Agentur den Hinweis, dass ein Mann, der wie Flitcroft aussehe, sich in Spokane, Washington, aufhalte. Ein Detektiv folgte der Spur und fand schnell heraus, dass dieser Mann tatsächlich Flitcroft war. Er wohnte schon seit einigen Jahren in Spokane und nannte sich Charles Pierce. Er besaß ein gutgehendes Automobilgeschäft sowie ein Haus in einem Vorort, hatte eine Frau und einen kleinen Jungen und keinerlei Schuldgefühle. Flitcroft hatte seine Geschichte noch nie zuvor jemandem erzählt, und es fiel ihm nicht leicht, dem Detektiv die Folgerichtigkeit seines Handelns zu erklären. Als er an jenem Tag zum Lunch ging, fiel ein Balken vom 10. Stock eines noch im Bau befindlichen Gebäudes dicht neben ihm herab. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich ein Stein aus dem Bürgersteig, flog nach oben und verletzte ihn an der Wange. Da ging ihm auf, dass Menschen durch Zufälle wie diesen starben und nur lebten, solange der blinde Zufall sie verschonte. Es war nicht das Ungerechte daran, das ihn so aufregte, das nahm er nach dem ersten Schock hin. Was ihn dagegen aufregte, war die Entdeckung, dass er in der vernunftgemäßen Ordnung seiner Existenz die Harmonie mit dem Leben verlassen hatte. Der blinde Zufall konnte sein Leben durch einen herabstürzenden Balken beenden. Genauso zufällig und aufs Geratewohl wollte er sein Leben ändern, indem er einfach davonging. Wie er sagte, liebte er seine Familie genauso sehr wie jeder normale Mensch. Aber er wusste, dass er sie ordentlich versorgt zurückließ, und seine Liebe zu ihnen war nicht so, dass er sie schmerzlich vermissen würde. Noch am selben Nachmittag fuhr er nach Seattle und von dort per Schiff nach San Francisco. 2 Jahre zog er in Amerika herum, bevor er wieder in den Nordwesten zurückging. Er ließ sich in Spokane nieder, arbeitete hart und heiratete. Seine zweite Frau sah der ersten zwar nicht ähnlich, aber sie hatte die gleiche Wesensart. Jene Art von Frauen, die ganz gut Golf und Bridge spielen können und sich für neue Salatrezepte interessieren. Flitcroft bedauerte nicht, was er getan hatte. Es schien ihm ganz vernünftig zu sein. Ich glaube, ihm kam überhaupt nicht zum Bewusstsein, dass er wie selbstverständlich in dasselbe alte Geleise geraten war, das er in Tacoma so fluchtartig verlassen hatte. Doch das hat mir an der Sache immer besonders gut gefallen. Erst stellt er sich auf herabstürzende Balken ein, dann stürzen keine mehr herab und prompt stellt er sich wieder darauf ein. So verschieden die Erzählungen von Hawthorne und Hammett auch sind, so ähnlich sind sich ihre Helden. Wakefield und Flitcroft verkörpern denselben Charaktertyp, den des eingefleischten Gewohnheitsmenschen, der nicht aus seiner Haut heraus kann. Sie haben es zwar gewagt, ins Unbekannte aufzubrechen, aber sie sind dort niemals angekommen. Isidor jedoch, dessen Geschichte in Stiller, dem 1954 erschienenen Roman des Schweizer Schriftstellers Max Frisch, erzählt wird, scheint nur auf den ersten Blick aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein wie Wakefield und Flitcroft. Isidor war Apotheker. Ein gewissenhafter Mensch also, der dabei nicht übel verdiente. Vater von etlichen Kindern und Mann im besten Mannesalter. Und es braucht nicht betont zu werden, dass Isidor ein getreuer Ehemann war. Trotzdem vertrug er es nicht, immer befragt zu werden, wo er gewesen wäre. Darüber konnte er rasend werden. Innerlich rasend. Äußerlich ließ er sich nichts anmerken. Es lohnte keinen Streit, denn im Grunde war es eine glückliche Ehe. Im 9. Jahr ihrer Ehe, während ihres Sommerurlaubs, wurden Isidor und seine Frau im Hafen von Marseille voneinander getrennt. Schuld daran war erstens Isidors Bedürfnis, sich noch kurz vor der Abfahrt ihres Ausflugsdampfers eine Zeitung zu kaufen, und zweitens die Frage seiner Frau: Wohin gehst du? Trotzig in seine Zeitung vertieft, schlenderte Isidor zurück aufs Schiff. Deshalb bemerkte er leider erst viel zu spät, dass er sich nicht an der Seite seiner Frau, sondern auf einem dreckigen Dampfer der Fremdenlegion befand. An Flucht war nicht zu denken. Das gelbe Fort, wo Isidor zum Mann erzogen wurde, stand einsam in der Wüste, deren Sonnenuntergänge er schätzen lernte. Gewiss dachte er zuweilen an seine Gattin, wenn er nicht einfach zu müde war, und hätte ihr wohl auch geschrieben. Doch Schreiben war nicht gestattet. Frankreich kämpfte noch immer gegen den Verlust seiner Kolonien, so dass Isidor bald genug in der Welt herumkam, wie er es sich nie hätte träumen lassen. Er vergaß seine Apotheke, wie andere ihre kriminelle Vergangenheit. Mit der Zeit verlor er sogar das Heimweh Und es war, 7 Jahre später, eine pure Anständigkeit von Isidor, als er eines schönen Morgens durchs Gartentor trat. Bärtig, hager, wie er nun war, den Tropenhelm unter dem Arm. Selbstverständlich trug er auch einen Gürtel mit Revolver. Es war ein sonniger Sonntagmorgen und Isidors Frau hatte Geburtstag. Sie saß umringt von ihren 5 Kindern im Garten an einem geschmackvoll gedeckten Tisch, trank Kaffee und genoss den Anblick ihrer schönen Geburtstagstorte. Als die Kinder den Vater erkannten, begrüßten sie ihn begeistert. Isidor, von der idyllischen Szene entzückt, erlaubte ihnen, mit seinem Tropenhelm zu spielen und umschlang, ohne Rücksicht auf das Dienstmädchen, das für ihn ein Gedeck brachte, seine Frau. »Isidor«, sagte sie und war außerstande, den Kaffee einzugießen, so dass der bärtige Gast es selber machen musste. »Was denn?«, fragte er zärtlich, indem er auch ihre Tasse füllte. »Isidor«, sagte sie und war dem Weinen nahe. Er umarmte sie. »Isidor«, fragte sie, »wo bist du nur so lange gewesen?« Der Mann, einen Augenblick lang wie betäubt, setzte seine Tasse nieder. Er war es einfach nicht mehr gewohnt, verheiratet zu sein. »Warum hast du nie auch nur eine Karte geschrieben?«, fragte sie. Darauf nahm er den verdutzten Kindern wortlos den Tropenhelm weg und setzte ihn mit dem knappen Schwung der Routine auf seinen eigenen Kopf. Und als die Gattin sagte, »Weißt du, Isidor, das hättest du wirklich nicht tun dürfen«, war es für Isidor genug der trauten Heimkehr. Er zog den Revolver aus dem Gurt, gab 3 Schüsse ab, mitten in die weiche, bisher noch unberührte und mit Zuckerschaum verzierte Torte, was eine erhebliche Schweinerei verursachte. Von Kopf bis Fuß mit Rahm bespritzt und der Sprache beraubt, musste Isidors Frau nun mit ansehen, wie ihr verantwortungsloser Gatte aufreizend ruhig durch das Gartentor verschwand. Genau 1 Jahr später tauchte er wieder auf, erlaubte seinen Kindern, mit seinem Tropenhelm zu spielen und nahm an der Geburtstagstafel Platz. »Isidor«, sagte die Gattin, »wo bist du denn jetzt wieder gewesen?« Er erhob sich, ohne zu schießen, Gott sei Dank, auch ohne den unschuldigen Kindern den Tropenhelm zu entreißen, und ging durchs Gartentor, um nie wiederzukommen. Isidor, anfangs ein braver Apotheker, Ehemann und Vater, der nicht die geringste Ahnung hatte, was alles in ihm steckt, Isidor ist es gelungen, so zu leben, wie es seiner Natur entspricht. Unabhängig davon, ob wir sein neues Leben billigen oder nicht, finden wir es faszinierend, dass er sich so stark verändert hat. Denn sehnen wir uns nicht alle manchmal danach, plötzlich alles hinzuwerfen und irgendwo ganz neu anzufangen? Und macht es uns nicht manchmal Angst, dass unsere Lebenszeit viel zu kurz ist, um alle Wege zu erkunden, die uns offenstehen? Oder mit den Worten des Schweizer Schriftstellers Pascal Mercier ausgedrückt: Wenn es so ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem leben können, was in uns ist, was geschieht mit dem Rest? Es gibt keinen Grund, sich für diese Angst zu schämen. Denn wie Mercier in seinem Roman Nachtzug nach Lissabon betont: Es geht nicht um unwichtige kleine Freuden und flüchtige Genüsse. Es geht um Dinge, die man zu tun und zu erleben wünscht, weil sie das eigene, dieses ganz besondere Leben ganz machen würden. Und weil ohne sie das Leben unvollständig bliebe. Ein Torso und bloßes Fragment. Vielleicht litt Klaus J., von dem zu Beginn die Rede war, stärker als andere unter dem Gefühl, ein unvollständiger Mensch und niemals wirklich mit sich im Einklang zu sein. Und wusste sich schließlich nicht anders zu helfen, als aus seinem gewohnten Leben auszubrechen. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now.